Kundgabe 5705. Empfangen durch Bertha Dodde am 22.06.1953. Ernste Mahnung. Materielle Einstellung. Ihr Menschen habt eure Blicke der Welt zugewandt. Ihr trachtet nur nach irdischen Schätzen. Ihr suchet körperliche Begierden zu erfüllen. Ihr bewegt euch nur in einem Gebiet, wo die Materie herrschet. Alles Geistige aber schweiget ihr tot. Euer Körper ist aber nur die Hülle dessen, was bestehen bleibt nach eurem Leibestode. Euer Körper ist nur für kurze Zeit der Aufenthalt für eure Seele. Und die Seele ist es, die durch das Erdenleben zur Reife gelangen soll, die ihr aber durch eure materielle Einstellung darben lasset und die darum in kümmerlichem Zustand eingeht in das geistige Reich. Die materielle Welt ist das Reich des gebannten Geistigen, das ihr als Mensch wohl auch bewohnet, das aber eure letzte Station ist vor eurem Eingang in das geistige Reich. Solange der Weltgeist in euch so stark ist, dass ihr nur immer materielle Güter begehret, dass ihr schaffet und wirket nur für diese irdische Welt, so lange seid ihr Sklaven der Materie, wo ihr doch als Herr die Materie überwinden sollet. Ihr verwendet eure ganze Lebenskraft nur dazu, das Reich des Gegners von Gott zu stärken, so ihr die Welt und ihre Güter anstrebet. Ihr sollet aber die Lebenskraft nützen, euch geistige Güter zu sammeln, Schätze zu erwerben für die Ewigkeit. Ihr sollet euch freiwillig trennen von den Gütern, die vergänglich sind, und euch einmal doch genommen werden, die ihr nicht hinübernehmen könnet in die Ewigkeit. Ihr sollet eure Lebenskraft recht verwenden und euch unvergängliche Güter erwerben, mit denen ihr arbeiten könnet im geistigen Reich, die für euch einen Reichtum bedeuten, der euch wahrlich beseligen wird. Ihr seid mehr als alle materiellen Schöpfungen, denn diese sind nur geschaffen worden für euch, dass sie euch dienen zu eurer Vollendung. Ihr Menschen aber verkennet ihren Wert. Ihr strebet die Welt an, anstatt sie zu erkennen als euch hinderlich für die geistige Entwicklung. Ihr dienet der Materie, anstatt dass sie euch diene. Ihr lasset euch von ihr beherrschen und werdet zu Sklaven der Materie. Und das bedeutet, dass ihr der Seele in euch den Tod bereitet, dass sie von einer dichten Hülle umgeben ist, wenn sie in das jenseitige Reich eingeht, dass kein Lichtstrahl diese Hülle durchbrechen kann und dass die Seele darum unsäglich leidet, bis die Hülle aufgelöst ist, was Ewigkeiten dauern kann, wenn nicht gar die Hülle mehr und mehr verhärtet und für die Seele keine Aussicht mehr besteht, ihrer ledig zu werden. Ihr Menschen wisset nicht, was ihr eurer Seele antut, so ihr irdisch-materiell eingestellt seid, so ihr nur immer materielle Güter zu erringen trachtet. Erkennet doch die Vergänglichkeit dessen, was euch umgibt, und gedenket dessen, was unvergänglich ist. Lebet euer Erdenleben nicht vergeblich, denn es ist euch nur gegeben worden zum Ausreifen der Seele, des Geistigen in euch, das nur geistige Nahrung gebrauchen kann, um sich zu entwickeln, um hüllenlos den Körper verlassen zu können, wenn eure Stunde gekommen ist. Gedenket der Seele und richtet eure Sinne geistig, denn die Seele bleibt bestehen, doch alles Irdische vergeht. Amen.